Show liegt zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip. Schau nicht zurück, guck, ich schau nicht zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip. Wer ich bin, wer ich war, was ist heute, bin es klar. Bin mich weiterentwickelt und bringe Rapper in Gefahr. Ich geb ein Fick auf 6 bis 7 silbige Rhymes. Denn der Smog, der Flex, der fliegt über die Zeit. Ich kann sagen, das ist meins, ich kann sagen, das bin ich. Probiere zu kopieren, doch wie echt bist du nicht. Und das wirst du niemals werden. Hip-Hop, halt dich in Ehren. Und egal, was ihr auch macht, ich würde für die Scheiße sterben. Würde für die Scheiße morden, vergesst alles, Leid und Sorgen. Doch es bringt keine Batte, nicht heute und nicht morgen. Doch ich hab mein Seelenfrieden und bin völlig ausgeglichen. Ich bin anders als die Masse, aus der Klasse rausgestrichen. Aha. Und das ist also Kunst, wenn ich mein Flow auspacke. Und ich rappe zur Vernunft, kein Geld in meiner Tasse. Und Talent wird zu einer Sucht. Ich bin broke seit vielen Jahren, doch ich ernte diese Frucht. Schau nicht zurück, guck, ich schau nicht zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip. Schau nicht zurück, guck, ich schau nicht zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip. Und ich drücke auf Repeat und denke an alte Tage. Bin so lange schon dabei, bekomme so graue Haare. 5 Jahre IBM, 2 Jahre LBO, 10 Jahre schon am Rappen. Mocker mit Niveau und du fragst mich, ey, was bringt dir dieser Scheiß? Mittlerweile bist du Kohle und ich fühl mich statusfrei, wenn ich mit meiner Bro auf der Bühne steh und sie sind in einer Cloud, 1, 2 Hände hin, da bin ich glücklich, ja wirklich, denn würde ich nicht mehr rappen, da wäre das für mich tödlich. Zum Gefühl ist für mich und mein Umfeld, denn Smog hält das Mic in der Hand, bis er umfällt. Was soll ich sagen, Mann, mir geht es, seit ich gut bin. Immer chronisch pleite, guck mein Leben wie ein Fluch, doch ich habe Freund und ein Girl, hab ich auch im Endeffekt. Alles cool, Dicker, ich bin raus. Schau nicht zurück, guck, ich schau nicht zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip. Schau nicht zurück, guck, ich schau nicht zurück. Meine Texte schreibe ich weiterhin mit einem blauen Stift. Mit einem blauen Stift finde ich mein Glück. Stück für Stück lebe ich meinen neuen Trip.